Kapitel 13. Das Vaterunser. In diesem Abschnitt werde ich dir berichten, wie das Beten des Vaterunsers mein Leben verändert hat. Das ist kein Gebet, das wir einfach so herunterrasseln sollten. Ich glaube, es ist nicht einfach ein Gebet, das es zu wiederholen gilt, sondern ein Modell, das Jesus uns gab, um uns eine tiefere Lektion zu lehren. Erinnere dich stets daran, dass Gebet niemals zu einer religiösen Aktivität werden sollte, weil uns das Begrenzungen auferlegt, die Jesus nie für uns vorsah. Dieses Gebet verbindet uns mit den Ressourcen Gottes, die uns bereits in Christus gegeben wurden. Lasst uns Matthäus 6, 9 bis 13 lesen. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gebet in seiner ursprünglichen Bedeutung. Dieses Gebet ist eigentlich nichts, was Jesus angeregt hat, sondern die Jünger taten das, indem sie ihn darum baten, sie beten zu lehren. Als Antwort auf ihre Bitte lehrte Jesus sie. Dieses Gebet. Die Frage war also nie, ob Christen beten sollten oder nicht, sondern wie sie beten sollten und was Gebet wirklich bedeutet. Eines der wichtigen hebräischen Worte für Gebet ist das Wort Tefillah. Dieses Wort leitet sich aus zwei Wortzellen ab. Die erste ist ein Zeitwort namens Palil, was bedeutet, sich selbst zu beurteilen. Die andere ist ebenfalls ein Zeitwort, und zwar Tofel, was bedeutet, etwas zusammenzubinden oder zusammenzuführen. Wenn du heute einen jüdischen Rabbi, der bezüglich des Gebetes unter dem Gesetz lebt, fragen würdest, würde er dir sagen, dass wir im Sinne des Wortes Tuffel uns selbst beurteilen müssen, wenn wir vor Gott ins Gebet kommen. Das stimmt, das ist die eigentliche Bedeutung, aber mit der Mentalität des alten Bundes angewandt. Wenn sie sagen, dass wir uns beurteilen müssen, bevor wir zu Gott im Gebet kommen, dann meinen sie, dass wir auf die Sünde in unserem Leben schauen und Schuld und Verdammnis fühlen müssen, die wir dann Gott bekennen. Im neuen Bund jedoch sind unsere Sünden vergeben und Gott gedenkt ihrer nicht mehr. Daher muss es eine andere Anwendung geben. Nachdem die Bedeutung des Wortes ja dieselbe ist, wie können wir es im neuen Bund anwenden? Wenn ich zu Gott im Gebet komme, dann beurteile ich zwar mein Leben, aber auf eine andere Weise. Ich habe Christen sagen hören, dass Jesus uns auftrug, nicht zu verurteilen, und da wir unter Gnade und nicht unter dem Gesetz sind, dürfen wir nicht urteilen. Wenn du ein Auto fährst und vor dir hält ein Auto an, musst du eine Einschätzung darüber treffen, wann du auf die Bremse trittst. Wenn du die falsche oder keine Einschätzung vornimmst, wirst du einen Unfall bauen. Im Gebet schaue ich mir mein Leben an und beurteile, ob es mit dem Modell Gebet, das Jesus uns gab, in Übereinstimmung ist. Wenn dem so ist, wie es für ein normales Christenleben üblich sein sollte, dann freue ich mich über die Gnade und Güte des Herrn und genieße seine wunderbare Gegenwart in meiner Gebetszeit. Wenn aber nicht, dann muss ich die Worte Jesu in mein Herz und Leben wieder einbinden. Immer wieder zu beten bedeutet, dich selbst zu beurteilen und wieder zu verbinden. Ich werde das klarer und praktischer etwas später in diesem Kapitel ausführen. Lass uns das Vaterunser nun mit diesem Verständnis über Gebet anschauen. Das Erste, was Jesus uns aufträgt zu beten, ist: Unser Vater, der du bist im Himmel, bevor ich dir zeige, wie du das beurteilen und verbinden kannst, möchte ich dir einen wichtigen persönlichen Rat erteilen. Wenn du diese Art von Gebet praktizierst, finde einen ruhigen und ungestörten Ort. Geh sicher, dass du keinerlei Ablenkung ausgesetzt bist. Nimm dein Handy nicht mit und beginne einfach mit einer Zeit der Anbetung und Danksagung. Jesus selbst hat uns in Matthäus 6,6 gesagt, dass wir zwei Dinge tun sollten, wenn wir beten, die ich als unverzichtbaren Bestandteil in meinem Leben erkannt habe. Erstens trug er uns auf, in unsere Kammer zu gehen, was so viel bedeutet wie, sich von allem und jedem zu entfernen. Ich bin auf meinen Reisen um die Welt ständig in Treffen, wo Menschen miteinander beten und immer wieder schockiert. Da gibt es vibrierende Handys in Hosentaschen, während sie beten. Jedes Mal, wenn es vibriert, nehmen sie es raus, um die Nachrichten zu lesen. Mein Freund, ich glaube, dass Jesus heute sagen würde: Geh in deine Kammer, schalte dein Handy aus und schließe die Tür. Wir müssen entscheiden, ob es wichtiger ist, sich mit Menschen oder mit Gott zu verbinden. Denke daran, dass dein tägliches Leben dein Gebetsleben widerspiegelt. Du wählst. Als Zweites trug Jesus uns auf, die Tür zu schließen. Unglücklicherweise scheint das für Menschen heute unmöglich zu sein. Jahrzehntelang habe ich gefunden, dass die ersten Momente des Morgens, noch bevor ich mit irgendjemand oder irgendetwas Verbindung aufnehme, sowie die letzten Momente der Nacht, bevor ich einschlafe, besonders wertvoll sind. Es ist eine gute Angewohnheit, sein Telefon abends auszuschalten und nicht wieder einzuschalten, bevor du mit dem Herrn Zeit im Gebet verbracht hast. Wenn unser Herz und Hirn erst einmal durch die auf uns wartenden Nachrichten abgelenkt ist, wird es schwierig, sich auf den Herrn zu konzentrieren. Wende dich nicht an Gott, als sei er irgendwo weit weg im Himmel. Er ist in dir und liebt und genießt die Zeit eures Gespräches. Wenn du die Worte Unser Vater aussprichst, beurteile dein Leben. Glaubt dein Herz wirklich, dass er dein liebender, zärtlicher und fürsorglicher Vater ist? Ist dein Leben eine Spiegelung dieses guten Vaters, der sich um dich kümmert? Wenn ja, dann verbringe deine Zeit im Gebet damit, über die Güte deines liebenden Vaters nachzudenken. Eile nicht aus seiner Gegenwart weg. Bleib in der Stille und genieße die Gemeinschaft mit deinem lieben Vater im Himmel. Sag ihm von Zeit zu Zeit, wie dankbar du für solch einen wunderbaren Vater bist. Mach dir keine Sorgen, wenn deine Gedanken abschweifen, sondern drücke durch einfachen Glauben deine Wertschätzung für seine tiefe Liebe zu dir aus. Bald wirst du seine liebenden Arme um dich herum fühlen können und wirst in eine Einheit mit ihm und seiner vollkommenen Liebe zu dir verschmelzen. Fahre fort, deinen Dank dafür auszudrücken, welch guter Vater er ist, und trink seine Liebe. Wenn aber dein Leben diese Wahrheit nicht widerspiegelt, ist es Zeit zur Versöhnung. Es soll so sein, weil es biblische Wahrheit ist. Du verbindest die Wahrheit des Wortes Gottes im Vaterunser auf ganz einfache Weise mit deinem Leben. Versöhnen heißt, etwas zusammenzuführen. Nachdem die Erfahrung in deinem Leben nicht mit der Wahrheit dessen, dass Gott dein Vater ist, übereinstimmt, musst du diese zwei Wahrheiten zusammenführen. Du tust dies, indem du einen Glaubensschritt machst. Wann immer wir im Gebet zu Gott kommen, müssen wir das in kindlichem Glauben tun. Du beginnst zu bekennen, danke Gott, dass du mein liebender Vater bist, dann denkst du so lange über diese Wahrheit nach, bis dein Herz erfüllt davon ist. Sprich es immer wieder aus, denke darüber nach und danke dafür. Biblische Meditation hat nichts mit der Meditation östlicher Religionen gemein, denen gesagt wird, sie müssten sich ihrer Gedanken entledigen. Es ist genau das Gegenteil. Wir füllen unsere Gedanken mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Mein Gebetsleben ist seit mehr als 2 Jahrzehnten so. Wenn ich nicht in Fürbitte bin, verbringe ich die meiste Zeit persönlichen Gebetes damit, Gott zu danken, über die Wahrheit seines Wortes nachzudenken und diese Wahrheit über meinem Leben auszusprechen, zu lösen und zu binden. Danken und meditieren ist einfach, aber wie wir bekennen, ist wichtig. Aufgrund des vollendeten Werkes am Kreuz muss unser Bekenntnis immer P, P, P, B sein. Diese Buchstaben stehen für persönlich, Präsenz, Gegenwart, positiv und biblisch. Lasst uns so die Wahrheit, dass Gott unser Vater ist, betrachten. Ich bekenne es persönlich, mein Vater, in der Gegenwart, du bist, positiv, ein guter Vater nicht, danke, dass du kein schlechter Vater bist. Es ist bereits biblisch. Hier haben wir also die P, P, P, B-Formel, die ich in meinem Leben anwende. Es gibt auch Zeiten, in denen ich binde und löse, die ich ebenfalls als wichtigen Teil des Gebetes betrachte. Als Jesus über die Autorität zu binden und zu lösen sprach, meinte er damit nicht, den Teufel zu binden. Matthäus 16,19 besagt: Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus sprach hier nicht zu Menschen aus dem westlichen Kulturkreis, sondern zu solchen aus der hebräischen Kultur. Er redete zu Juden. Sie wussten genau, was er da sagte. Wenn jüdische Menschen eine Sache rechtlich geregelt haben wollten, würden sie zum Rabbi gehen und ihm die Angelegenheit vortragen. Der Rabbi würde eine Entscheidung treffen und erklären, ich binde es oder ich löse es. Das bedeutete, dass er es für legal oder illegal erklärte. Wenn ich zum Beispiel einer Krankheit ins Auge sehen muss, binde ich die Krankheit, indem ich einfach sage, ich erkläre dich zu illegal in meinem Leben, weil es im Himmel keine Krankheit gibt, dann löse ich Gesundheit, indem ich erkläre, ich löse hiermit rechtlich die Gesundheit Christi in meinem Körper. Ich bin geheilt. Du kannst das auf jeden Bereich deines Lebens anwenden, wenn du eine biblische Grundlage dafür hast. Du kannst zerbrochene Beziehungen, Verurteilungen, Armut und so weiter als illegal in deinem Leben erklären. Lass uns nun zum zweiten Punkt des Gebetes Jesu gehen, welcher ist, geheiligt werde dein Name. Geheiligt bedeutet, ausgesondert zu sein oder einen speziellen Platz zu haben. Wiederum ist das Erste, was du tust, zu beurteilen. Sind die Namen Gottes in deinem Leben erkennbar? Namen waren in der hebräischen Kultur sehr wichtig, da sie Charakter, Natur und Lebenszweck vermittelten. Der Name Jehovah heißt, der passende Name für den einen wahren Gott. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gottes Name seinen Charakter offenbart, daher kann und wird er nicht seinem eigenen Namen entgegenhandeln. Erinnere dich daran, während wir uns einige der Namen Gottes anschauen. Ich ermutige dich, die Namen Gottes zu studieren, da es Dutzende von ihnen gibt. Ich werde hier nur einige wichtige aufzählen. 2. Mose 17,15 und Mose baute einen Altar und nannte ihn der Herr ist mein Kriegsbanner, Yahweh Nissi. Jetzt ist es Zeit, dich zu beurteilen. Ein Banner ist ein Zeichen von Sieg und Triumph. Gibt es irgendeine Situation in deinem Leben, die nicht den Sieg Gottes widerspiegelt? Dann musst du das mit seinem Namen zusammenbringen, der sein Charakter ist. Beginne ihm dafür zu danken, dass er wahrhaftig dein Sieg ist. Erkläre, ich habe den vollkommenen Sieg in diesem Bereich meines Lebens, weil Gott mein Sieg ist, da Gott allmächtig ist, ist sein Sieg unbestreitbar und kann nicht hinterfragt werden. Kannst du sehen, welchen Fehler Christen in ihrem Gebetsleben machen? Sie begegnen einer schwierigen Situation oder einem Kampf in ihrem Leben und schreien verzweifelt zum Herrn, ihnen den Sieg zu geben. Solch ein Leben ist schwierig und stressig und führt gewöhnlich nicht zum Sieg, sondern zu Furcht und schlussendlich zu Versagen. Paulus hat das verstanden, als er inmitten schwieriger Umstände kühn erklärte. Gott lässt uns alle Zeit in Christus triumphieren, 2. Korinther 2,14. Der nächste Name, den wir uns anschauen, steht in Psalm 23,1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Name hier ist Yahweh Arelai. Wieder folgst du dem gelernten Ablauf. Beurteile dein Leben. Gibt es seinem Namen einen besonderen Platz? Ist es geheiligt? Wenn es Mangel gibt, ist es nicht geheiligt und du musst das versöhnen. Wenn nicht, verbringe Zeit damit, seine Gegenwart zu genießen, danke ihm und lobe ihn. Dollaro fährst du fort, dies mit den verschiedenen Namen Gottes zu tun, und ich gebe dir hier noch ein paar weitere. 2. Mose 15,26 Ich bin der Herr, der dich heilt, Yahweh Rapha. Jeremia 23,6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen, und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, Yahweh Zitgnu. 1. Mose 22,14 und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, Yahweh Jireh. Wir werden unsere Betrachtungen des Vaterunsers im nächsten Kapitel fortsetzen, aber ich ermutige dich, diese Gebete sorgfältig in deinem Leben umzusetzen.